بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من نام الله استس أرى بامر استس بام هاتسيجن und Allahs Segen und Heil sein auf Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an dem Tag, an dem manche Gesichter weiß sein werden und manche Gesichter schwarz sein werden. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unter diejenigen schreibt, deren Gesichter weiß sein werden, denn es gibt keine dritte Gruppe. Es gibt nur die Weißen und die Schwarzen. Und wir haben uns heute Abend, inshallah, versammelt mit der Absicht, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala's Wohlgefallen erlangen und auf dass wir Wissen erlangen über die Verse Allahs. Denn der Sinn, dass wir Allahs Verse verstehen wollen, ist nicht, dass wir einfach Wissen haben und nicht, dass wir einfach nachher sagen, Alhamdulillah, wir waren in einer Sitzung drin, sondern der Sinn der Sache ist, dass wir das umsetzen, genau wie wir heute in der Khutbah die Geschichte von Sa'id ibn Amr gehört haben, radiallahu anhu, und wie Umar al-Khattab ihn eingesetzt hat als einen Regierenden über Hims, war nicht, damit wir einfach uns eine schöne Geschichte anhören am Freitag, sondern es ging darum, dass wir ihn uns zum Vorbild nehmen, wenn es darum geht, zum Beispiel um Genügsamkeit, wie man sich zurückhält, wie man sich vom Diesseits entfernt und im Jenseits in die Augen schaut, denn diese Menschen hatten als ihr Ziel das Al-Akhirah, das Jenseits, weil sie wussten und sich bewusst gemacht haben, dass das Jenseits die ewige Stätte ist. Das heißt, dass man, nachdem man in diesem Leben was begrenzt ist, dort ewig sein wird und nicht mehr aus dem Paradies oder aus der Hölle rauskommen wird. Insofern ist es nur noch vernünftig, sein ganzes Leben alles auf das Jenseits auszurichten. Und ebenso handelt es sich mit den Versen, die wir hier lesen. Zum Beispiel haben wir letztes Mal uns einige Verse angeschaut von 158 bis 162. Und wir haben einige Sachen gelernt, historisch. Aber für uns wiederhole ich noch einmal die Vorteile für den Alltag. Oder die Vorteile für die Gelehrten. Oder die Vorteile für alle Muslime. Denn diese Verse, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet eine Sache, von einer Sache, die stattgefunden hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann dient es ja mindestens, dass man daraus einen Schlussfolgerung zieht und danach eben handelt oder je nachdem, was die Verse enthalten. Und wir haben zum Beispiel historisch gelernt, dass die Araber dass die Muslime in Mekka oder auch anderswo, wenn sie zur Umrah gekommen sind oder Hajj machen wollten und sie ihnen anbefohlen worden war, zwischen As-Safa und Al-Marwah hin und her zu laufen, dann hatten sie erst einmal ein Problem damit gehabt, weil dies ein Ritual vom Götzendienst oder ein Ritual der Götzendiener gewesen ist. Also ein Ritual, was die Götzendiener übernommen haben und selbst praktiziert haben. Und wir haben gesagt, dass die Araber nämlich die Gestalten von Isaf und Na'ilah auf diese zwei Hügel gesetzt haben. Und wer weiß noch, wer auf welchem Hügel war? Also wer weiß? Isaf war auf Safa oder auf Marwa? Genau. Ist ganz einfach zu merken. Isaf, Na'ila, Safa, Marwa. Weil der Vers ist inna Safa wal Marwa. Also Isaf war auf Safa und al Marwa waren dort Na'ila. Und wir haben gelernt aus diesem Ereignis, dass wenn ein Ort des Götzendienstes, ein Ort des Schirk umgewandelt wird in eine Moschee, oder wenn der Götzendienst beseitigt ist, kann man dort eine Moschee draus machen und dort wunderbar beten. Wir wissen sogar, selbst wenn es Götzenfiguren gibt, darf man selbst an diesem Ort beten. Denn unser Prophet Hassan hat auch gebetet in Mekka, obwohl die Mekka noch nicht befreit worden war von den Götzen. Und wir wissen, dass viele Götzen waren bei der Kaaba oder sogar in der Kaaba. Auf jeden Fall ist ein Ort, der gereinigt worden ist, ist ein reiner Ort und man kann einen Ort des Götzendienstes in eine Moschee problemlos umwandeln. Das haben wir zum Beispiel gelernt. Dann haben wir aus diesen Versen gelernt, zum Beispiel aus dem nächsten Vers, aus dem Vers, diejenigen, die verheimlichen, dass wir einen klaren Beweis und Rechtsstaat hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Wir haben gelernt, dass das Geheimhalten von Wissen absolut verboten ist. Und dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man su'ila an ilmin fakatamah, aljamahu Allahu bilijamin min narin yawm al-qiyamah. Das heißt, dass wer nach Wissen gefragt wird und es dann für sich behält, dem zieht Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung Zügel aus Feuer an. Und wir haben auch gelernt, dass wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man nicht nur Allah sich reuevoll zuwenden, also Tauba machen, sondern man muss auch sich verbessern, Islah, sich selbst verbessern, und man muss den Leuten, wenn man ihnen das gesagt hat, ihnen klar machen, dass man es falsch gesagt hat. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. Diese drei Voraussetzungen muss man erfüllen, wenn man etwas Falsches über Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Das heißt, wenn man in der Religion was Falsches gesagt hat. Wenn man in der Religion gesagt hat, zum Beispiel, unter den Leuten verbreitet hat, Rauchen ist halal oder Rauchen ist makruh, und man erfährt irgendwann mal, dass es haram ist, muss man den Leuten sagen, Leute, ich habe mich geirrt. Und das ist nicht irgendwie, dass man sich irgendwie runtersetzt, sondern das heißt, im Gegenteil, man wird bei Allah erhöht. Ja, weil man zugibt, wenn man etwas Falsches über Allah gesagt hat. Weil wie wird es sein, wenn Allah dich fragt am Tag der Auferstehung, warum hast du über mich was Falsches gesagt? Das ist nur eins. Und zweitens, als du gewusst hast, dass es falsch war, wieso hast du es nicht korrigiert und den Menschen richtig weitergesagt? Deswegen haben wir gesagt, die Gelehrten, wenn sie etwas Falsches gesagt haben und oder Falsches veröffentlicht haben, müssen sie, wenn sie ihre Meinung geändert haben oder ihnen klar geworden ist, dass es falsch war, den Leuten klar machen, was sie falsch gemacht haben. Also erstens müssen sie sich Allah reuevoll zuwenden. Jeder Mensch, der über Allah was falsch sagt, muss sich Allah reuevoll zuwenden. Dann muss er sich selbst ändern und er muss den Leuten klar machen, was er falsch gemacht hat. Und dann ist Allah subhanahu wa ta'ala für diese Person Reue annehmend und barmherzig. Und wir haben gelernt, dass es in Bezug auf Kufr und Iman keinen Unterschied gibt zwischen den Arabern und den Nicht-Arabern. Und dass es zwischen bei Kufr und Iman keinen Unterschied gibt, wie manche Leute, die unwissend sind, denken. Es ist genau das gleiche. Leute, Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bayt und andere, gibt es keinen Unterschied, was Iman und Kufr angeht. Wer Kafir ist von Ahlul Bayt, geht in die Hölle. Und wer Muslim ist von Ahlul Bayt, geht ins Paradies. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen, ob man mit ihm verwandt war oder nicht, in Bezug auf Kufr und Iman. Also, das ist eine wichtige Sache, die wir auch wissen müssen. Dann haben wir erfahren, dass Allah subhanahu wa ta'ala für die Höllenbewohner, das heißt diejenigen, und wenn man sagt Höllenbewohner, meint man normalerweise diejenigen, die ewig in der Hölle bleiben. Weil einer, der in der Hölle ist und rauskommt, das ist kein Höllenbewohner. Das ist kein Höllenbewohner. Und das, wir haben gelernt, dass die Strafe der Höllenbewohner nicht aufhört. Und dass sie auch nicht vereinfacht wird und erleichtert wird, sondern sie bleibt streng, wie sie ist. Na. Und wir haben auch gelernt, wir haben noch viele, viele weitere Sachen gelernt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Verse, die wir heute behandeln wollen, sind die Verse 163 bis 165, die ich einmal vorlesen möchte. Euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. In der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren, mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah, aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, also im Vers 163, euer Gott ist ein einziger Gott. Und Ilah auf Arabisch ist jemand, den man erstens anbetet und jemand, den man liebt. Also das sind die wichtigsten Bedeutungen zumindest von diesem Wort. Und somit wissen wir, dass es tatsächlich Menschen gibt, die andere Götter haben, außer Allah. Denn sie beten andere an. Oder sie machen andere zum Teilhaber. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch im Koran bestätigt, dass es andere Götter gibt. Okay, und wie kriegen wir das in Einklang mit dem Vers, wo Allah sagt, euer Gott ist ein einziger Gott? Ganz einfach, der Unterschied zwischen Allah als Gott und den anderen Göttern ist eben, dass die anderen Götter falsche Götter sind. Aber in dem Sinne, dass sie angebetet werden, selbstverständlich. In dem Sinne, dass sie angebetet werden, selbstverständlich. Und deswegen sagen die Ulama, die Bedeutung oder eine der Bedeutungen von La ilaha illallah ist nicht nur, es gibt einen Gott, sondern es gibt nur einen Gott, der der Anbetung würdig ist. Der der Anbetung würdig ist. Das heißt, es gibt nur ein Wesen, der es verdient hat, angebetet zu werden. Und das ist die Bedeutung von La ilaha illallah, die offensichtliche Bedeutung. Die erste Bedeutung, die einem ins Auge fällt von diesem Wort. Denn dass es Götter gibt, andere, das heißt in dem Sinne, dass es Menschen gibt, die andere Götter anbeten oder andere Wesen außer Allah mehr lieben als Allah und somit sind es ihre eigenen Götter, das gibt es. Und genauso Allah sagt ja im Koran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Hast du denjenigen gesehen, den, der seine Neigung zu seinem Gott genommen hat? Der seine Neigung zu seinem Gott genommen hat. Alles, was seine Neigung ihm sagt, macht er. Und das ist die völlige Ergebenheit in Bezug auf seine Hawa, seine Neigung. Und das gleiche erwarten wir von einem Muslim, dass er sich völlig ergibt, Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hat Allah genannt, hat er seine Neigung als sein Gott bezeichnet. Also, insofern die sprachliche Bedeutung davon ist eben, dass jemand angebetet wird oder jemand Al-Ma'luh, ja, oder jemand, der Al-Ma'luh ist Al-Ma'bud, das ist jemand, der angebetet wird, oder eben Al-Mahbub, jemand, der sehr geliebt wird. Und euer Gott ist ein einziger Gott. Er ist einzigartig in seinen Namen, in seinen Eigenschaften, in seinen Taten. Nichts ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Er ähnelt, er ist nicht gleich mit nichts, was man sich vorstellen kann. Egal was man mit Gedanken macht über Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ist anders, weil Allah eben gesagt hat, dass ihm nichts gleicht. No. Niemals ist ihm jemand gleich. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Und man sagt dann weiterhin als Bestätigung, dieses Tawhid kann man übersetzen als der islamische Monotheismus, sagt er, لا إله إلا هو. Es gibt keinen Gott außer ihm. Und da darf man vielleicht zur Bemerkung machen, es gibt manche Menschen, die sind so, ich will nicht sagen dumm, sondern sie sind so weit in der Irre, dass sie denken, ein Name von Allah ist Hu. Ja? Weil Allah öfter sagt im Koran, es gibt keinen Gott außer ihm. Hu. Hua. Ihm oder er kann es auch bedeuten. Ja? Dann denken sie, dass Allah heißt Hu auch. Und dann sagen sie Hu, Hu, Hu, Hu. Singen sie. Ja, gibt es ja. Hu, Hu, Hu. Das gibt es. Ganz viel. Ganz viel. Und das ist wie wenn du im Deutschen singen würdest, ihm, ihm, ihm, ihm, ihm. Du weißt gar nicht, das ist Dummheit. Du weißt gar nicht, also wenn jemand hören würde auf Deutsch, würde sagen, das ist verrückt. Auf Arabisch ist es genauso blöd. Auf Arabisch ist es genauso verrückt. Ja? Gibt es Leute, die machen das, obwohl Hu oder Hua, also Hu heißt, wenn man stehen bleibt, sehr logisch, ja? Weil das Wow bekommt dann eine Sekunde. Normalerweise eine Fatha und bekommt dann eine Sekunde, wenn man drauf stehen bleibt. Hu heißt nichts anderes als ihm, ja? Oder er. Und deswegen sagt Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Alabama, dem Barmherzigen. Und wenn man, ist doch klar, wenn man weiß, worum man redet, dann kann man deswegen, benutzt man ja Personalpronomen. Ja? Oder auch Objektpronomen. Ihm und ihn sind die Objektpronomen. Ja? Das benutzt man ja, wenn man weiß, worüber man redet. Dann braucht man nicht die Person nochmal wiederholen. Ja? Auf jeden Fall, La ilaha illahu, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Alabama, dem Barmherzigen. Dem Alabama, dem Barmherzigen. Und eine Frage, die sich manche Leute stellen, ist folgende, die ich euch einfach vorlesen möchte. Und zwar der Gelehrte Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimallah, wurde folgende zwei Fragen gefragt in Bezug auf diesen Tawhid, über die Bedeutung von La ilaha illallah. Also der ehrenwerte Sheikh, das ist in seiner Frage 22 aus seinem ersten Band Al-Aqidah, aus den Fatawa-Bänden, erstes Band Al-Aqidah, auch andere, aber erst zumindest in der Frage 27 heißt es, der ehrenwerte Sheikh wurde gefragt, wie La ilaha illallah, Alhamdulillah, wie kann es sein, dass La ilaha illallah alle Formen des Tawhid beinhaltet? Na, denn wir wissen, Tawhid beinhaltet drei Teile, drei wesentliche Teile, die dann andere Sachen beinhalten, aber drei Hauptkategorien. Also, und da wurde er gefragt, wie kann es sein, dass der Tawhid alle drei Tawhid-Formen beinhaltet? Also der Tawhid der Uluhiyya, das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige Anbetungswürdige, also der einzige, dem die Gottesdienste gewidmet werden dürfen. Und Tawhid al-Rububiyya, das heißt, die Einzigartigkeit der Herrschaft, seiner Taten. Und Tawhid al-Asma wa-Sifat, das heißt, die Einzigartigkeit in Bezug auf seine Namen und seine Eigenschaften. Also niemand hat die gleichen Namen wie Allah und niemand hat die gleichen Eigenschaften wie Allah. Also. Und dann wurde der Gelehrte gefragt, wie kann La ilaha illallah alle drei Formen des Tawhid beinhalten? Er antwortete, sie umfasst alle Formen des Tawhid. Entweder, weil es beinhaltet ist oder weil es sich daraus ergibt. Die Aussage, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, lässt einen sofort denken, dass hiermit die Einzigartigkeit der Anbetung gemeint ist, welche Tawhid al-Uluhiyya genannt wird. Und das habe ich gerade erklärt, ja, weil Ilah, haben wir gesagt, ist jemand, der angebetet wird. Wenn Allah sagt, La ilaha illahu oder La ilaha illallah, das heißt, es gibt keinen Gott außer Allah, es darf nur einen geben, der angebetet wird, und das ist Allah. Diese Form beinhaltet die Einzigartigkeit. Und diese Form beinhaltet auch, also das heißt, der Tawhid al-Uluhiyya, sagt er, die Einzigartigkeit, dass Allah angebetet wird, beinhaltet die Einzigartigkeit der Herrschaft. Tawhid al-Uluhiyya beinhaltet auch Tawhid al-Rububiyya. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist in Bezug auf seine Taten. Denn jeder, der Allah alleine anbetet, betet ihn erst alleine an, wenn er ihm die Einzigartigkeit der Herrschaft zuschreibt. Subhanallah. Du betest erst Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen die Leute, es gibt in götzendienerischen Religionen, sie sagen, wir haben viele Götter. Wenn du sie fragst, warum, sagen sie ja, weil einer ist für den Regen verantwortlich, der eine ist, der macht den Sonnenaufgang, der andere macht den Sonnenuntergang. Ja, deswegen. Das heißt, die Taten, die Allah eigentlich macht, schreiben sie anderen zu. Wenn man das gar nicht glaubt, und wenn man glaubt, dass Allah derjenige ist, der diese ganzen Taten verrichtet, dann macht es ja gar keinen Sinn, andere anzubeten. Dann macht es keinen Sinn, andere anzubeten. Und deswegen ist es eine Ungerechtigkeit. Deswegen insofern sagt der Gelehrte, dass Tawhid al-Uluhiyya beinhaltet Tawhid al-Rububiyya. Wenn jemand Allah allein anbetet, dann betet er ihn alleine an, weil er glaubt, dass Allah diese Eigenschaften besitzt, die ihn dazu machen, dass er es verdient, angebetet zu werden, er ganz alleine und niemand anderes. Ganz einfach. Dann sagt er weiterhin, ebenfalls beinhaltet sie die Einzigartigkeit der Namen und Eigenschaften. Tawhid al-Asma'i was-Sifat. Denn der Mensch betet nur jemanden an, wenn er weiß, dass er aufgrund der Namen und Eigenschaften der Anbetung würdig ist. Deshalb sagte Abraham zu seinem Vater, Ya Abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. O mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört und nicht sieht und dir nichts nützt? Subhanallah. Also, was mir am meisten gefällt, ist, wie man, dass sie die Leute, diese Gelehrten, verstehen die Verse, die sie lesen. Warum, mein lieber Vater, betest du etwas an, was nicht hört, kann nicht, die Eigenschaft hat es gar nicht, nicht sieht, kann sie nicht mal sehen, wenn du anbeten würdest. Und wala yughni anka shay'a, kann dir nicht einmal helfen. Diese Eigenschaften hat nur Allah. Warum betest du dann nicht Allah an? Na'am, in Surat Maryam, Vers 42. Die Einzigartigkeit der Anbetung, Tawhid al-Uluhiyya, beinhaltet also die Einzigartigkeit der Herrschaft und die Einzigartigkeit der Namen und Eigenschaften. Alhamdulillah. Das ist eine, glaube ich, eine große Verdeutlichung. Und, na'am, das reicht erstmal. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Allerbarmer, subhanallah, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier, nachdem er die Kuffar beschrieben hat, die Ungläubigen beschrieben hat, hat er gesagt, dass er der einzige Gott ist und er ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Warum sagt er ausgerechnet jetzt hier, erwähnt er diese Eigenschaft, warum hat er nicht erwähnt, und ich bin der, ich bin zum Beispiel streng im Bestrafen, oder ich bin derjenige, der sich rächt, oder warum hat er nicht gesagt, ich bin der alles Hörende und der alles Sehende. Nein, er hat gesagt, ich bin der Allerbarmer und der Barmherzige Ar-Rahman. Und zwar, obwohl die Kuffar, die erwähnt worden sind, Allah subhanahu wa ta'ala leugnen. Nicht nur leugnen, sondern sie bekämpfen ihn. Nicht nur bekämpfen, sondern sie beleidigen ihn. Leben sie noch und Allah lässt sie leben. Aber wir sehen von Zeit zu Zeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen, die er nehmen will, nimmt er. Durch Erdbeben, durch Stürme. Allah nimmt, wen er will. Aber die meisten Kuffar lässt er leben. Und lässt er leben, bis ihre festgesetzte Frist kommt, bis der Engel des Todes kommt und ihre Seelen zu sich nimmt. Deswegen, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, Ar-Rahman. Sogar die Kuffar haben von Allahs Barmherzigkeit Anteil in diesem Leben. Dem Barmherzigen, der barmherzig ist, in Bezug auf seine Geschöpfe. Und eine der Auslegungen von Ar-Rahman ist eben, dass er derjenige ist, der voller Barmherzigkeit ist. Und Ar-Rahim, dass er eben derjenige ist, der andere von seiner Barmherzigkeit abgibt. Also im Sinne von, dass er sie ihre Barmherzigkeit zu Kosten gibt. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Und das sind zwei seiner Namen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, die im Koran sehr, sehr oft vorkommen. Jedes Mal in der Basmala. Und die Basmala kommt wie oft vor im Koran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wie oft? 113. Wer bittet mehr, wer bittet weniger? Nee, 114. 114. Ja, das wird irgendwann mal inshallah. Genau. Also Basmala kommt im Koran 114 Mal vor. Also Ausdruck Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und zwar bei allen Surah am Anfang, bei jeder Surah am Anfang, bis auf die Surah Nummer 9, Surah At-Tauba oder Bara'a. Aber dafür kommt sie eben in Surah An-Naml, die Surah die Ameisen, kommt sie mitten in der Surah. Also nicht mitten in der Surah, relativ am Anfang, aber kommt sie noch einmal vor. Und zwar in dem Brief von Suleiman a.s. zu der Herrscherin von Saba, Balqis, wie es heißt im Tafsir. Und da hat er eben seinen Brief angefangen mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ja. Und sie liest den Brief vor. Deswegen ist der Zusammenhang, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier seine Eigenschaft erwähnt, ar-Rahman ar-Rahim, ist gewaltig. Die Kuffar, die einen, obwohl Allah ein einziger ist, die einen schreiben ihm zu, er hat einen Sohn, der andere sagt, er hat eine Tochter, der nächste sagt, er hat Töchter, der nächste sagt, er hat sogar Kinder, der nächste sagt, er hat eine Frau, der nächste sagt, er hat eine Mutter, der nächste sagt, er hat andere Götter, der nächste sagt, er wird müde, der nächste sagt, er ist geizig und seine Hände sind gebunden und so weiter und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, die über Allah gesagt werden und trotzdem ist er der Geduldige, As-Sabur. Allah subhanahu wa ta'ala ist geduldig wie niemand anderes auch. Denn alle seine Eigenschaften sind gleichen ja nicht Eigenschaften der anderen Geschöpfe. Und deswegen, wenn man nach der Shahada, also wenn man gesagt hat, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, man bezeugt, dass es la ilaha illallah ist. Die ganze Erklärung, die wir vorhin gesagt haben, man bezeugt, dass das wahr ist. Und hinterher macht man keine Ibadat für Allah subhanahu wa ta'ala, dann bezeugt man durch seine Tat, dass man gelogen hat. Weil man sagt la ilaha illallah und macht gar nichts. Wie kann es also sein, dass man sagt la ilaha illallah und tut nichts für Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist ein Widerspruch in sich. Und Waliyadu Billah weist natürlich am besten auf Heuchelei hin und auf sonst gar nichts. Aber das ist ein großes Problem, dass wir Muslime sagen la ilaha illallah, aber wir müssen auch verstehen, was es bedeutet. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, denn das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Ja. Als dann Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ, und euer Gott ist ein einziger Gott, لَا إِلَهَ إِلَّهُ, es gibt keinen Gott außer ihm, الرحمن الرحيم, dann haben die Araber gesagt und die Götzendiener gesagt, warum? Woher weißt du das? Was ist dein Beleg dafür? Die Araber haben gesagt, was ist der Beweis, dass es nur einen Gott gibt? Und sie haben Beweise verlangt dafür. Denn das ist eine Aussage und jetzt haben sie Beweise verlangt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den folgenden Vers herabgesandt und hat ihnen 6 Beweise gegeben, dass Allah der einzige Gott ist und dass es außer ihm keinen anderen Gott gibt. Und er sagte, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren, mit dem, was den Menschen nützt, und darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Wir qaumin ya'qilun. Also ya'qil ist der Verstand. Leute, die einen Verstand besitzen. Leute, die keinen Verstand besitzen, und das sind die meisten Menschen oder viele Menschen, sie sehen nicht in der Schöpfung Allahs, dass Allah gibt. Die meisten Menschen. Ich habe nicht gesagt die meisten, weil ich behaupte, die meisten glauben irgendwie an Allah. Wenn mir die Juden, Christen und Muslime alle zusammentun, sie glauben an Allah, dass es ihn gibt. Auch wenn sie über ihn lügen, aber deswegen habe ich das gesagt. Dass die meisten keinen Verstand haben, das sind die meisten. Na. Und so viele Leute gibt es, die sehen die Schöpfung Allahs, aber sie verinnerlichen nicht und sehen, es muss einen Schöpfer geben. Subhanallah, erst vor kurzem saß ich zusammen mit einem, der betet wirklich Götter an. Also einem, der betet wirklich Götter an. Ja? Und als wir dann geredet haben über Sachen wie zum Beispiel, es gibt ja eine, vielleicht ist es bekannt, gibt es auch hier in Deutschland, habe ich gesehen, in Heidelberg, gibt es ein bestimmtes Insekt. Ich habe vergessen, wie sie heißen, ich kenne deutschen Begriff nicht. Ein bestimmtes Insekt, das fliegt und in der Nacht kann es leuchten. Leuchtkäfer? Es fliegt. Auf jeden Fall, es leuchtet blau. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Funken. Und aber als der Funken dann immer weiter flog und nicht sehr regelmäßig geflogen ist, habe ich gemerkt, das ist kein Funken, sondern das ist ein wirklicher Flieger. Und subhanallah. Und dann hat mir jemand mitgeteilt, weiß nicht, ob es stimmt, Allahu alam, dass das eine Anlockungsmethode ist, um die Weibchen anzulocken. Mit dem schönen Blau. Subhanallah. Habe ich ihm gesagt, sogar Menschen werden sich für diesen Mann interessieren, subhanallah. So hat Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung gemacht, ja. Oder haben wir geredet über, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat Fische erschaffen, die unten ganz tief im Wasser, im Ozean schwimmen. Und man weiß ja, je tiefer man runtergeht, desto dunkler wird's. Und irgendwann mal gibt's gar kein Licht mehr, was durchkommt. Und es gibt Fische unten, die ihre eigenen Lampen haben. Die schwimmen und erzeugen ihr eigenes Licht, subhanallah. Und um was zu sehen. Und dann habe ich gesagt, wenn diese Theorie stimmen würde, dass alles per Zufall erschaffen ist, dann gäbe es hundertprozentig Fische, die oben schwimmen, auch mit Lampen, die unnötig sind. Ja, und so weiter. Also das ist Blödsinn, was die Leute behaupten, aber nur man muss sich einmal bewusst machen, wie perfekt es ist. Fische, die unten sind, bekommen Lampen. Die oben sind, haben keine, weil die brauchen keine. Das wäre Energieverschwendung. Ja? Und viele andere Sachen, subhanallah. Deswegen sagt Allah, hier sind guck mal, wenn er sagt, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, das beinhaltet doch alles. Das ist erst eine allgemeine Aussage und danach von diesem Himmel und der Erde macht er ein paar kleinere Sachen, beschreibt er noch detaillierter. Ein bisschen detaillierter. Und wir können noch mehr detaillierter reinschauen, wenn wir wollen. Aber Allah weist uns darauf hin und sagt, dass eben diese Zeichen, diese 6, welche 6 sind das? Die Schöpfung der Himmel und der Erde, Nummer 1. Im Unterschied von Nacht und Tag, Nummer 2. In den Schiffen, die das Meer befahren, mit dem, was den Menschen nützt, Nummer 3. Dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht, Nummer 4. Und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt. Und im Wechsel der Winde, Nummer 5. Und in den Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, Nummer 6, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und wenn man sich einmal, und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese 6 Beweise gebracht und will den Menschen damit sagen, oh ihr Menschen, wer die Schöpfung hervorbringt. Und in dieser Genauigkeit, der hat allumfassendes Wissen. Denn das Geschöpf oder was das ein Geschöpf beinhaltet an Wissen und Informationen, weist darauf hin, dass der Schöpfer noch mehr Wissen haben muss. Mindestens so viel Wissen und noch mehr dazu. Und deswegen wissen wir, wenn wir jemanden finden, einen Menschen, der zum Beispiel sagt, ich habe diese Lampe hergestellt, ganz allein hergestellt, dann wissen wir hundertprozentig, er hat Kenntnis von Plastikherstellung oder Glasgießen und er hat Herstellung, wie man Drähte herstellt und er hat Wissen von Elektrizität, von Physik und alles, was noch dazu gehört. Er hat Wissen davon. Sonst hätte er es nicht herstellen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat also unser Wissen und noch viel mehr dazu. Sicher. Also das sagt der Verstand schon. Da braucht man keinen Koran. Das sagt der Verstand. Ja, das sagt der Verstand. Und deswegen jemand, der so etwas hat, der allumfassendes Wissen hat und allumfassende Allmacht, der diese Sachen tun kann und hergestellt hat, der braucht doch niemanden. Warum sollte er jemanden anderes haben? Wenn er es nicht einmal gesagt hat und niemand hat das gesagt und die Menschen haben das erfunden. Und wer dieses allumfassende Wissen hat und diese allumfassende Allmacht hat, das ist dann derjenige, der angebetet werden muss. Sonst niemand. Sonst niemand. Also diese gewaltigen Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, sie beweisen an sich die Existenz. Warum? Denn auch der Koran beweist die Existenz des Schöpfers. Gibt es etwa Worte, irgendwelche Worte, Kalimat, gibt es Worte, ohne dass jemand sie gesprochen hat? Gibt es nicht. Also gibt es ein Buch, ein Koran, ohne dass jemand ihn geschrieben hat? Gibt es nicht. Also der Autor des Buches, den muss es geben. Wer ist der Autor des Buches? Wir wissen als Muslime mit Gewissheit, dass es nur Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber die Nicht-Muslime, die Kuffar, wenn sie ehrlich sind, müssen sie die Frage auch beantworten für sich. Das Buch gibt es. Das können sie lesen. Wer hat es geschrieben? Sagen sie, Muhammad hat es geschrieben, dann müssen sie es untersuchen. Warum? Weil wenn sie es nicht untersuchen, dann begehen sie Falschaussage. Shahadat al-Zur nennt man das. Falsch, sie lügen einfach. Sie sagen etwas, sie sagen, Muhammad hat es geschrieben und sie haben keinen Beweis dafür. Das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Falschaussage. Sie bezeugen etwas, was falsch ist. Okay, warum untersuchen sie es denn nicht? Wenn sie es untersuchen, dann wüssten sie nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Buch gesagt haben muss und ausgesprochen haben muss. Und das machen sie auch nicht. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala allen Grund dafür, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn sie wissen, dass es Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt und er hat einen Koran gebracht, warum lesen sie ihn denn nicht? Warum lesen sie ihn denn nicht? In der Schöpfung der Himmel und der Erde, wie viele Himmel gibt es? 7 Himmel. Übereinander gestapelt. Jeder Himmel ist über dem anderen. Und zwischen ihnen sind Tore. Und alles, was wir sehen können, ist nur der eine Himmel, der unterste Himmel. Allah subhanahu wa ta'ala hat den untersten Himmel ausgeschmückt mit diesen Planeten, die wir sehen können, mit den Sternen, die wir sehen können, die nichts anderes als Sonnen sind und so weiter und so fort. Wir können nur den ersten Himmel sehen, in der Schöpfung der Himmel und der Erde. Und dann ist, also der Satz geht ja praktisch so weit, ja? In der Schöpfung der Himmel und der Erde sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und im Unterschied von Nacht und Tag sind Zeichen für Leute, die begreifen und so weiter und so fort. Und wenn jemand die Erde und die Himmel, die wir sehen können, in 6 Tagen erschafft, braucht er dann jemand anderes? Subhanallah. In 6 Tagen? Jetzt sagt mir jemand, ja, Moment. 6 Tage, wer sagt, dass es 6 mal 24 Stunden sind? Dann sagen wir zu ihm, lassen wir es 6 Millionen Tage sein. Kann ein Mensch so etwas erschaffen? Auch nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat erstmal die Sachen aus nichts erschaffen. Das eine. Plus die Präzision und was alles dazu gehört. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Leiter aller dieser Angelegenheiten. Die Sonne, die Physiker sagen, wenn die Sonne mit wenigen Abständen abweichen würde, zu weit weggehen würde, wäre es schon eiskalt auf dieser Erde. Wir könnten nicht leben, wenn sie ein paar, ich weiß nicht, ob es Kilometer sind oder Meter sind, Allahu a'lam. wenn sie ein bisschen näher rücken würde, würden wir verbrennen. Insofern, die Sachen laufen ja nach einem Gesetz, und zwar nach dem Gesetz Allahs und nach dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand sowas imstande ist, intakt zu halten und es auch nur noch in 6 Tagen erschaffen hat, 6 Tage, das ist, lass es 6 Millionen Tage nach unserer Zeitrechnung sein. Wissen wir nicht. Allah sagt 6 Tage. Nach was für 6 Tage sind das? Wissen wir nicht. Wir wissen heutzutage, dass ein Tag auf der Erde dauert 24 Stunden. Wir wissen, dass ein Tag bei uns definiert ist als wie lange die Erde sich braucht, um sich zu drehen, einmal um eigene Achse. Und ein Tag auf der Sonne ist viel, viel länger. Weil die Sonne viel, viel länger braucht, um sich um ihre eigene Achse zu drehen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wahrlich ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Tage nach eurer, wie 1000 Jahre nach eurer Zeitrechnung. Selbst wenn wir dieses Maß anwenden würden, trotzdem ist dieser Schöpfer ein allmächtiger Schöpfer. Und niemand könnte etwas Gleiches erschaffen wie er. Warum sollte man dann jemand anderes anbeten außer ihm? Also jemand, der so etwas erschafft, braucht keinen anderen Gott neben sich zu haben. Im Unterschied von Nacht und Tag. Allah sagt Nacht und Tag. Warum nicht Tag und Nacht? Wir sagen doch einmal Tag und Nacht. Was heißt das? Ja, es gibt nicht erst Licht, es gibt erst die Dunkelheit. Okay, man könnte sagen, weil grundsätzlich gesehen gibt es erstmal Dunkelheit, bis es Licht gibt. Also wenn du kein Licht hast, hast du Dunkelheit. Du kannst nicht sagen, wenn du keine Dunkelheit hast, hast du Licht. Das geht nicht. Weil Licht ist durch Lichtstrahlen. Dunkelheit ist dadurch, dass Licht nicht da ist. Dunkelheit ist das, dass Licht nicht da ist. Also könnte man sagen, das könnte ein Grundsatz sein. Anderer Grundsatz, Wallahu a'lam, weil im Islam ist es so, dass im 24-Stunden-Rhythmus der Tag, die Nacht kommt vor dem Tag. Die Nacht kommt vor dem Tag. Deswegen Eid ist ja, sobald die Sonne untergegangen ist vom Ramadan, vom letzten Tag im Ramadan, dann fängt er schon das Fest an. Ja. Und auch der Tag, na, und viele andere Beispiele. Auf jeden Fall, wenn die Sonne untergeht, dann beginnt der neue Tag im Islam. Und nicht erst um 0 Uhr oder 24 Uhr oder wenn die Sonne aufgeht, würden manche Leute denken, nein. Sobald die Sonne untergeht, beginnt der nächste Tag. Im Unterschied von Nacht und Tag sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen, Allah subhanahu wa ta'ala lässt die Nacht und den Tag mal länger und mal kürzer werden. Subhanallah. Und auf der einen Halbkugel, also im selben Land sogar, ist bei uns manchmal wie in Deutschland, da geht die Sonne teilweise um 4:30 schon unter oder sie geht erst wie in diesen Tagen um 9:30 unter. Subhanallah. Das sind 5 Stunden Unterschied. Allah macht es, wie er will. Und wir sind davon abhängig, weil unsere Gebete müssen wir richten nach dem, wo die Sonne eben steht. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt auf der einen Hälfte der Weltkugel es dunkel sein. Und auf der anderen Hälfte lässt er es hell sein. Ja? Und subhanallah, und er lässt den Tag in die Nacht übergehen. Es ist nicht plötzlich hell, sodass wir vielleicht uns blenden würden. Und es ist nicht plötzlich dunkel, so dass wir im Dunkel wandeln würden, unser Lichterschalter nicht mehr finden würden, sondern es wird langsam dunkel, subhanallah, und langsam hell. Daran ist eine Barmherzigkeit von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und an manchen Stellen lässt er sogar auf der Welt immer hell sein. Und an manchen Stellen lässt er immer dunkel sein. Wo war das? Ganz Norden. Ja, soviel ich weiß, an Norden und Süden. In Grönland kennt man das, wo es nur Eis gibt. Grönland, ganz oben, ganz nur. Gibt es Zeiten, wo es überhaupt die Sonne gar nicht untergeht. Also, ja. Und manche Stellen geht die Sonne gar nicht auf, ein halbes Jahr lang. So. Ein halbes Jahr lang nur Sonne und nur Sonne oder nur noch? Skandinavien. Schweden, subhanallah. Das ist eine gewaltige Sache, subhanallah. So macht Allah subhanahu wa ta'ala, was er will. Und die alten Araber wussten das, dass Allah der Schöpfer dieser Sachen ist. Und er regelt die Angelegenheiten. Und trotzdem haben sie andere gebetet außer Allah, angebetet außer Allah. Und die sind Mushrikun und bleiben ewig in der Hölle, sobald sie so etwas macht. Und stellt euch mal vor, heutzutage gibt es Leute, die sogar nicht einmal Allah das zuschreiben wollen. Die sind noch weiter abgeirrt als die Leute damals, subhanallah. Noch weiter und dümmer sind sie. Und es gibt Leute, die sind noch dümmer. Und wissender. Die sagen, es gibt keinen Schöpfer. Also das, subhanallah, anscheinend hört das gar nicht auf. Und es, ich, vielleicht ist die allerschlimmste Stufe Leute, die Allah sogar beleidigen. Wallahu a'lam, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist natürlich ihn abzuerkennen, ihn zu sagen, es gibt ihn nicht, das ist natürlich auch schon, ist eine Beleidigung. Zweifellos, subhanallah. Im Unterschied von Nacht und Tag, können wir das Licht anmachen? Und in den Schiffen, die das Meer befahren, mit dem, was den Menschen nützt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir uns aufs Wasser stellen würden, würden wir sofort untergehen. Aber diese riesigen Schiffe, die zigtausendmal mehr wiegen als wir, gehen nicht unter. Allah subhanahu wa ta'ala hat eben physikalische Gesetze erschaffen, dass eben es nicht auf das Gewicht ankommt, sondern kommt auf die Dichte an, auf die Dichte des Materials an. Allah wollte es so. Wenn er wollte, hätte er es anders gemacht. Und subhanallah. Und er hat trotzdem ein Meer erschaffen, und zwar das Tote Meer, wo man fast nicht untergehen kann, aufgrund des hohen Salzgehaltes, die Dichte sehr groß, und dort kann man gut schwimmen üben, also wenn man nicht untergeht, nicht so einfach untergeht zumindest. Und damit die Schiffe eben befahren können mit Dingen, die ihnen nützen. Wenn es keine Schiffe gäbe, würde das Leben auch funktionieren. Dann würde jeder auf seinem Land leben und vielleicht würden wir mit Flugzeugen rüberfliegen. Oder wir würden unter Wasser tauchen, irgendwie. Auf jeden Fall, dass es Schiffe gibt, die Allah dienstbar gemacht hat für die Menschen, hat riesigen Nutzen. Und da sieht man viele vom Handel heutzutage, wenn nicht vielleicht der größte Teil des Welthandels, läuft über Schiffe. Also es ist eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das Interessante ist bei den Ni'am von Allah subhanahu wa ta'ala, von den Gunsterweisungen, ist, dass wir wissen, wir können die nicht aufzählen, aber viele meine ich in dem Sinne, dass für uns viele sind. Ja? Viele von ihnen, wenn es sie nicht gäbe, könnten wir trotzdem leben. Aber unser Leben wäre viel schwieriger. Wenn zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala die Schönheit des Bartes beim Mann nicht erschaffen hätte, das Leben würde trotzdem funktionieren auf dieser Welt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns nur vier Finger gegeben hätte, oder drei, würde auch funktionieren. Oder wenn er keine Haare auf dem Kopf oben gemacht hätte, wenn er den Frauen keine Haare gegeben hätte, subhanallah, auf dem Kopf, das Leben würde auch funktionieren. Wir kennen es ja gar nicht anders dann. Ne? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Beispiel nur ein Auge gegeben hätte, würde es auch funktionieren, würde nur zweidimensional sehen, aber es geht. Leben. Oder wenn er die Ohrmuscheln nicht erschaffen hätte, dann würden wir auch hören, aber nicht so gut, weil der Empfänger nicht so groß ist. Ja? Und viele, viele Sachen, subhanallah, die er uns einfacher gemacht hat. Dass er uns das Wissen gegeben hat, Autos zu bauen. Die Autos, die Menschheit hat die meiste Zeit bisher gelebt ohne Autos, hat auch funktioniert. Und trotzdem, heutzutage, die Leute kommen nicht mehr aus ohne Autos. So wichtig ist das geworden für den Alltag und hat riesigen Nutzen für die Wirtschaft, auch in Mekka. Viele, viele Leute haben ihren Rizq, ihre Versorgung gefunden im Autofahren, Taxifahren oder Busfahren, indem die Leute zum Beispiel nach Mekka fahren. Die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, subhanallah. Darin, subhanallah, als würde Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Vers sagen, dass er Schiffe erschaffen hat, die auf dem Meer fahren, mit Dingen, die den Menschen nützt, als würde er sagen, ich habe euch diese Ni'ma nicht erschaffen, damit ihr sie benutzt für Dinge, die euch schaden. Und für Dinge, die verboten sind, haram sind. Also wie ist es dann, wenn jemand die Sache, die Allah dir gegeben hat, auch noch verwendet, was verboten ist? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gibt vielen Menschen Geld zum Beispiel. Das ist einfach ein deutliches Beispiel. Und trotzdem investieren sie es nicht in diejenigen Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen würde. Und darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt. Niemand und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Subhanallah. Niemand ist imstande, Regen herabzusenden. Nicht einmal künstlichen Regen kann man selbst erzeugen. Es ist unmöglich. Das Einzige, was du machen kannst, kannst du Schlauch über dich halten. Aber du kannst nicht künstlich ein Land bewässern. Das geht nicht. Das Einzige, was möglich ist, ist was? Dass man eben Salat al-Istisqa macht. Subhanallah. Salat al-Istisqa haben wir gelernt, ist das Regengebet. Und das Regengebet ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er uns das nicht beigebracht hätte, dann würden wir nicht wissen, wie sowas geht. Und in Saudi-Arabien wird von Zeit zu Zeit ausgerufen, vom König wird ausgerufen, dass die Menschen das Regengebet verrichten sollen. Und die Leute verrichten das Regengebet und danach regnet es. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Möglichkeit gegeben. Deswegen. Und die Unwissenden und die dummen Leute, als Sufaha, Dinge, die keinen Verstand besitzen, wisst ihr, was sie sagen? Die sagen, das ist ganz einfach, die haben vorher in der Wettervorhersage geschaut und dann sagen sie den Leuten, wenn es regnet sowieso, betet Regengebet, damit sie an Glauben gewinnen und damit betrogen werden. Subhanallah. Und wisst ihr, dass es aber auch Leute, Situationen gibt, wo die Menschen gebetet haben, es kam kein Regen? Gibt's auch. Also Allah macht, was er will. Allah macht, was er will. Es hängt nicht davon ab, ob die Wettervorhersage das sagt. Und selbst die Wettervorhersage irrt sich. Die Wettervorhersage irrt sich. Es gibt da einen Brief, Ilm al-Nafs, der Kul Isqat, den Zähnen, der ist Safiq, der sonnen, die kulle Nase, die fakir Mischli. Das ist eine gute Sache. Also es gibt eine Erkenntnis aus der Philosophie, Erkenntnis oder kann man aus der Psychologie, Mensch. Eine Erkenntnis aus der Psychologie oder einer Theorie, dass derjenige, der schwachsinnig ist, immer denkt, dass die anderen genauso schwachsinnig sind wie er selbst. Aber umgekehrt muss man auch aufpassen. Diejenigen, die Verstand besitzen, müssen aufpassen, dass sie nicht denken, dass alle haben Verstand. Weil dann hat er immer Probleme mit den Leuten. Die verstehen es anders, was er sagt. Und das passiert natürlich auch. Subhanallah. Na, Jazakallah khair. Also künstlichen Regen kann niemand herabsenden. Wenn es trocken ist, was haben die Leute gemacht damals? Der eine ist, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Rede gehalten hat, hat er ihn unterbrochen, O Gesandter Allahs, bitte, dass es regnet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat seine Hände gehoben im Regengebet. Und deswegen wissen wir, dass der Khatib auf dem Minbar darf nur seine Hände heben und Dua machen, wenn er um Regen betet. So genau halten wir uns an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn der Khatib auf dem Minbar seine Hände hebt beim Dua am Freitag, dann ist er ein Mubtadi'. Oder besser gesagt, seine Handlung ist eine Bid'a, eine Neuerung in der Religion. Der Professor hat es nicht gemacht. Aber beim Regengebet hat er es gemacht. Und er hat gehoben seine Hände, hat im Regen gebetet und bevor er auf dem Minbar runtergegangen ist, gab es schon Tropfen, die von seinem Bart runtergelaufen sind. So schnell hat es schon angefangen zu regnen. Und dann hat es so stark geregnet, bis am Freitag drauf ein anderer Wüstenaraber gekommen ist und den Propheten gebeten hat darum, dass er darum beten soll, dass der Regen endlich aufhört, weil es schon zu viel geworden ist. Sallallahu alaihi wasallam. Also, wer betet, dessen Gebet wird erhört. Man muss nur die Voraussetzungen erfüllen, die Allah eben gesetzt hat. Und zwar, man muss erstmal Allahs Ruf folgen, dann folgt er unserem Ruf auch. Weil wir brauchen ihn, aber er braucht uns nicht. Das müssen wir verstehen. Darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht, subhanallah, und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt. Na, also da kann man viel darüber reden, subhanallah. Auf jeden Fall die Vielfalt von Allah subhanahu wa ta'ala, die Tiere, die er hat entstehen lassen. Es gibt kein Tier, was irgendwie unnötig gibt. Wir denken manchmal, wir wünschten, es gäbe keine Fliegen oder es gäbe keine Mücken, die einen stechen. Aber es ist ein Kreislauf. Es ist ein ökologischer Kreislauf, wie die Biologen einem lehren. Der Kleine wird vom Großen gefressen und deswegen gibt es meistens vom Kleinen mehr als vom Großen. Und subhanallah und so weiter. Das ist alles eine Harmonie, die auf den allmächtigen Schöpfer hinweist. Und die Einheit dieses biologischen Kreislaufs weist auf die Einheit des Schöpfers hin. Und wa'li'adhu billah, es gibt eine interessante Sache. Und zwar gibt es Leute, die Muslime natürlich, sie erkennen, dass es in der Schöpfung von den Tieren Ähnlichkeiten gibt. Alle Tiere, bis auf Ausnahmen, sehen und haben irgendwie Augen. Augen in dem Sinne, dass sie etwas aufnehmen können. Okay? Manche mehrere hundert, wie eine Fliege, hat mehrere hundert Augen, subhanallah, ist ganz kleine. Und manche haben eben nur zwei, wie die Menschen, aber alhamdulillah. Und dann sagen manche Sufaha, also schwachsinnige Menschen, wa'iyadhu billah, sagen sie etwas, ist Allah nicht mehr eingefallen, dass er irgendwie was anderes schöpfen kann? Taib, du unwissender, schwachsinniger Mensch, du solltest daraus lernen, dass das auf die Einzigartigkeit des Schöpfers hinweist, dass es ein Schöpfer ist. Wenn es nämlich viele Schöpfer wären, oder sagen wir mal so, wenn Allah die Tiere so noch mehr unterschiedlich erschaffen hat, hätte, als sie sowieso schon sind, dann würden manche Leute vielleicht sagen, das weist darauf hin, dass es mehrere Götter gibt. Also es ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns nicht damit noch verführt. Im Gegenteil, er lässt, dass die Tiere, alle Tiere müssen irgendwie Nahrung zu sich nehmen. Alle. Alle Tiere müssen irgendwie atmen. Ja? Müssen irgendwie atmen. Und alle Tiere, wenn du sie auf einer bestimmten Temperatur erhitzt, sterben sie. Ja? Und subhanallah, gibt es viele Beispiele, die man dazu erwähnen könnte. Und im Wechsel der Winde, Die Winde sind eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Man merkt sie besonders, wenn es heiß ist. Und da kommt ein schöner, kühler Wind. Das ist eine von wenigen kleinen, eine von vielen Vorteilen des Windes. Die Winde, subhanallah, sind diejenigen, die die Schiffe bewegen, die vorher erwähnt worden sind. Heutzutage natürlich auch mit Motoren, aber damals besonders gab es viele Schiffe, die nur, alle Schiffe, nicht viel, sondern die Schiffe damals. Insbesondere, also wenn ich unterbreche, wegen Pflanzen, damit sie sich irgendwie. Das vergisst man vielleicht. Die Schiffe, die wurden damals getrieben von wem? Vom Wind. Die Leute haben nicht immer gepaddelt. Also die Segelschiffe, das ist eine Barmherzigkeit aus Ma'ata'ala. Es wird also bis heute noch aus Windturbinen heutzutage, die Strom erzeugen, sind durch den Wind. Der Mensch muss nichts tun und bekommt Strom dafür. Und die Winde sind manchmal fruchtbar und manchmal unfruchtbar. Subhanallah, wir wissen heutzutage aus der Biologie, das hat man auch damals schon gewusst, es gibt ja Bäume von der gleichen Art, Spezies, wenn man es so nennen darf, die männlich sind und manche sind weiblich. Und die männlichen befruchten immer noch die weiblichen, subhanallah, indem es so eine Art Bestäubung gibt, entweder durch Bienen, durch Insekten oder durch Wind. Der Wind trägt die Samen von manchen Pflanzen zu anderen Pflanzen, damit sie befruchtet werden, subhanallah. Also eine gewaltige Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, die manche Leute herausfinden und dadurch einen Glauben gewinnen. Wenn er es anders gemacht hätte, hätten wir weniger Möglichkeiten, uns Allahs Schöpfung zu verinnerlichen. Deswegen, alles, was Allah erschaffen hat, hat seinen Sinn und seine Weisheit. Und wenn es nur darauf hinweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und die Winde sind eben manchmal fruchtbar und manchmal unfruchtbar. Und manchmal sind es sogar Stürme. Da sind sie gewaltig unfruchtbar, weil sie ganze Völker zerstören können. Und auch in den Wolken, die Allah subhanahu wa ta'ala die Winde, die sind nicht nur verschiedene Richtungen, nicht nur unfruchtbar und fruchtbar, sondern sind sogar in verschiedene Richtungen auch. Manchmal kommt der Wind eben aus verschiedenen Richtungen. Und deswegen hat es überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man den Wind verflucht. Weil es eben eine Barmherzigkeit ist von Allah, eine Schöpfung von Allah. Und in den Wolken sind auch Zeichen für Leute, die begreifen, den Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, die Wolken, die den Regen herabsenden und Schatten spenden und vielleicht noch andere Vorteile haben, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen, eben nur die Leute, die Verstand haben, Aql haben, die sind diejenigen, die davon profitieren. Andere Leute, die diese Sachen nicht verinnerlichen, sind diejenigen, die fragen, woher weißt du denn, dass es Gott gibt? Woher weißt du denn, dass es einen Schöpfer gibt? Hast du einen Beweis dafür? Gib mir einen Beweis. So etwas. Was sie wollen in Wirklichkeit, ist, dass du irgendwie zugibst, dass du keinen Beweis hast. Oder sie wollen ein Wunder sehen und sie wollen Propheten sein, als würde Allah subhanahu wa ta'ala zu jedem einzelnen Menschen sprechen. Wer sind wir, als dass Allah mit uns spricht? Und sie wollen das eben so haben. Niemand macht diese Taten außer Allah. Und das ist die Erklärung hier, ist von Tawhid al-Rububiyya. Die Einzigartigkeit in Allahs Herrschaft. Er ist der Einzigartige in seinen Taten. Und er ist derjenige, der einzige Schöpfer, der einzige Versorger, wie man die Versen sehen kann, und der einzige, der die Angelegenheiten leitet. Er leitet die Nacht und er leitet den Tag und er leitet die Sonne und den Mond und die Erde. Und jedes dieser Planeten läuft in seiner eigenen Umlaufbahn, subhanallah. وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Wir wissen, dass die Erde sich bewegt, wir wissen, dass die Sonne sich bewegt, wir wissen, dass der Mond sich bewegt, wir wissen, dass das ganze Sonnensystem sich noch einmal bewegt. Und alles hat sein Zentrum, dass es sich bewegt bis zu einer bestimmten Frist, solange es eben. Und deswegen, niemand macht diese Taten außer Allah, und deswegen ist er einzigartig in Bezug auf seine Eigenschaften. Er ist der Schöpfer dieser Sachen. Und deswegen soll man nur Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und umso seltsamer und unvernünftiger und schwachsinniger ist es, dass eben das geschieht, was Allah jetzt als nächstes sagt im Vers 165. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen anbeten. Oder auch, und doch gibt es unter den Menschen andere, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Wie kann man jemanden lieben, der diese Sache, wie kann man jemanden mehr lieben als jemanden, der all das, was man besitzt, von ihm bekommen hat? Das ist Ungerechtigkeit, das ist Schirk und das ist eine Form des Kufr. Und doch gibt es unter den Menschen, trotzdem gibt es noch Menschen, denen diese Zeichen nicht genügen. Die Schöpfung der Himmel und der Erde und der Wind und die Wolken und die Schiffe sind für manche Menschen immer noch keine Zeichen, dass sie glauben wollen. Und wenn sie nicht glauben wollen, dann lässt man sie, denn فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Wer also glauben will, der soll glauben. Und wer ungläubig sein will, der soll ungläubig sein. Er muss nur die Konsequenzen tragen. Vom Glauben und vom Unglauben. Er kann aber machen, was er will. Also das ist ein Grundsatz. Das heißt nicht, dass jeder Mensch jetzt ungläubig werden darf. Das ist falsch. Sondern, wie gesagt, wenn jemand glauben will, soll er glauben. Und er bekommt die Belohnung, wenn jemand ungläubig sein will, dann darf er ungläubig bleiben, aber er muss die Konsequenzen seiner Taten eben übernehmen. Und doch gibt es... Na. Es gibt einen schon auch Tafsir auf diese Vers. Diese Verse oder andere Verse, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach wenn du willst, das ist wie, wenn dein Sohn macht etwas, das du nicht okay, nicht, dann sagst du, mach, was du willst. Das heißt nicht, dass du mach, was du willst. Das heißt, Allah barak, also eben, es gibt diese ironische Meinung, wenn man einen Sohn hat, oder jemanden hat, dem man etwas klar machen möchte und ihm einen Ratschlag geben will und die andere Person will einfach nicht machen, die will einfach den Ratschlag nicht annehmen, will trotzdem die falsche Sache machen, dann sagt man eben, mach, was du willst. Ich habe dir gesagt, mach aber, was du willst. Aber diese Aussage, mach, was du willst, ist nicht als Imperativ gemeint, sondern es bedeutet, du kannst es ruhig machen, aber du wirst die Konsequenzen tragen müssen. Und gemeint ist im Gegenteil, mach es nicht. Eigentlich ist damit gemeint genau das Gegenteil. Und das ist eine sprachliche Sache, die es gibt. Und im Arabischen gibt es das auch. Und der Koran ist Arabisch. Und wir verstehen Koran in der arabischen Sprache. Aber du sagst was und dann sagst du, nein, du machst das nicht. Anstatt wenn du aber jemandem zum Beispiel erklärst, aber ihm dann trotzdem sagst, okay, so auf die hat er selber gestellt, was du machst. Dann überlegt er erstmal, was du ihm erzählt hast. Und dann, weil ich habe Barakallah was erzählt, und dann ist zum Beispiel der Person, habe ich was gesagt gehabt. Und die ist erst gegangen, wollte es machen. Und ich habe, und dann subhanallah, nach 5 Minuten der Kamera hat es doch nicht gemacht. Weißt du warum? Ja. Barakallah, weil das du sagst, damit der anderen Person. Ja. Dass du eigentlich gar keinen Nutzen hast und keinen Vorteil hast. Du gibst ihm Ratschlag für Allah und wenn er es nicht machen will, du hast damit, das ist nicht dein Problem. Und genauso Allah sagt uns, ich, der Unabhängige, ihr könnt machen, was ihr wollt, wenn ihr nicht auf das hören wollt, was ich euch sage, ich brauche euch nicht. Antum al-fuqara'u ila Allah. Ihr seid diejenigen, die arm sind und Allah braucht. Und nicht Allah ist derjenige, der euch braucht. Na, und trotzdem gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah, manche, nicht alle, manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen, das heißt, sie machen Ibadah für sie, Gottesdienst, sie machen Dua für sie, sie machen Nadr für sie, Gelübde, sie schwören in ihren Namen und schlachten für sie andere Menschen, für andere außer Allah subhanahu wa ta'ala, und sie schenken ihnen die gleiche Liebe, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala schenken, und das ist Schirk. Sie machen Allah subhanahu wa ta'ala im Teilhaber. Sie haben eine Liebe von 100% und sie geben 50 Allah, 50 ihren Göttern oder weniger sogar Allah und mehr ihren Göttern noch. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Okay. Und wie kann es jetzt sein, dass die Gläubigen lieben doch Allah subhanahu wa ta'ala. Und gleichzeitig lieben sie allerdings andere Sachen auch. Der Mann liebt seine Ehefrau. Und die Ehefrau liebt den Mann. Und der Mann liebt seine Kinder. Und der Mann liebt sein Auto. Und der Mann liebt sein Geld. Und liebt seine Arbeit. Und liebt, was weiß ich, was alles noch gibt. Auf dieser Welt. So. Liebt sich selbst. Ich. Auf jeden Fall. Wie kann es jetzt sein, dass seine Liebe, ist sie jetzt geteilt? Ist die Liebe jetzt geteilt und Allah subhanahu wa ta'ala ist zum Teilhaber gemacht? Oder wie ist es? Okay, wie können wir das erklären? Also, ich will jetzt genau wissen, wie das ist. Weil es hört sich so an, als wäre es eine Form von Schirk. Also, ich würde sagen, zum Beispiel, wenn jemand vor dieser Situation steht, zum Beispiel, wenn er die Liebe zu einer Frau hat, und aber er sieht zum Beispiel, dass seine Frau gegenüber Allah was Ungehorsames tut, trotzdem die Liebe nicht davon abwendet, sie aufzufordern, dass sie sagt, nein, du darfst das nicht machen, weil du gegen Allah, du zeigst du deine Liebe zu Allah und nicht zu deiner Frau, verstehst du? Also was du gesagt hast, du bist genau auf dem richtigen Pfad und deswegen sage ich schon die Lösung, weil es eigentlich das gleiche ist, nur anders formuliert. Und zwar, dass der Unterschied zwischen diesen Mushrikin, die Allah die gleiche Liebe schenken wie anderen, oder anderen mehr schenken, oder Allah mehr schenken, ein bisschen mehr. Der Unterschied zwischen den Mushrikin und der Unterschied zwischen den Gläubigen, den Mu'minin oder den Mu'minun, ist derjenige, dass die gläubigen Menschen, sie lieben Allah und sie lieben die Sachen, die sie lieben, für Allah. Genau das ist, ja. Sie lieben alles, was sie lieben, für Allah. Und sie hassen alles, was sie hassen, für Allah, subhanahu wa ta'ala. Und nicht, weil sie die Sache selbst mögen. Sie lieben eine Sache, weil Allah es erlaubt hat. Wir lieben unsere Ehefrauen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache selbst liebt. Er mag es, dass man gütig ist zu seiner Ehefrau. Und er mag es, dass man die Ni'am, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, auch, dass Allah sie sieht in den Geschöpfen selbst, dass sie sie anwenden und verwenden im Erlaubten. Das sind alles Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Ja. Und deswegen lieben wir das auch. Und eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, es ist beinhaltet in der Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir tun alles, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sag, in mein Gebet, wahrlich mein Gebet. Ja. Und meine also gottesdienstlichen Handlungen. Ja. وَإِنَّ صَلَاتِ مُنُسِكُ وَمَحْيَايَ und mein Leben und mein Tod ist alles für Allah, den Herrn der Welten. لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Es gibt keinen Teilhaber für ihn. Er hat keinen Teilhaber. Alles, was ich tue, tue ich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sieht man, wie stark der Tawhid des Menschen ist. Wie stark der Tawhid und der Glaube des Menschen ist an La ilaha illallah. Richtet er sein ganzes Leben daraus auf, ob Allah subhanahu wa ta'ala die Sache, die er tun will, liebt oder nicht liebt? Das ist die Frage. Was hast du als Ziel in deinem Leben? Bevor du eine Handlung begehst, willst du sie tun, weil Allah sie liebt? Oder tust du sie, obwohl du weißt, dass Allah sie nicht liebt? Ja, noch eine Sache. Auch wenn wir dürfen etwas lieben, das nicht geht gegen Allah subhanahu wa ta'ala Liebe, das ist noch eine Bedingung, dass wir sind befehlt. Dass wir lieben unser Geld oder unsere Frauen oder unsere Kinder, aber nach der Bedingung, dass wir lieben Allah subhanahu wa ta'ala und Rasul alayhi salatu wassalam mehr als unser Geld, mehr als unsere Kinder, mehr als uns selber. Barakallahu fiik. Also das heißt, die Liebe zum Geld und zu den Frauen und zu den Kindern, ja, ist alles, gehört zu der natürlichen Schöpfung des Menschen dazu. Und wir dürfen diese Sachen auch lieben und mögen, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie eben nicht Oberhand gewinnen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala und die Liebe zu Allah und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam muss größer sein als die Liebe alles zu dich selbst. Deswegen, als er Umar ibn Khattab einmal gefragt hat, ob er Gefragt von Rasul. Ja, der Gesandte Allah hat Umar einmal gefragt, was ihm am liebsten ist. Und dann hat er eben sinngemäß den Hadith, hat gesagt, dass er eigentlich selbst am liebsten mag. Und dann hat er, der Prophet hat ihm gesagt, nein Umar, also dein Glaube, gemeint, dein Glaube ist nicht vollständig, bis du nicht Allah und den Propheten lieber liebst als alles, mehr als dich selbst sogar. Und dann ist er ja, Umar und Khattab, ein bisschen abseits gegangen und hat kurz darüber nachgedacht. Und wenn ich nicht irre, hat sein Sohn den Hadith überliefert. Und dann hat er nämlich seinen Sohn gesagt, hat nämlich dann ihn dann nachher gefragt, also Abdullah, hat ihn nachher gefragt, was hast du überlegt? Und dann hat er eben gesagt, heißt in einer Überlieferung, ich habe überlegt und mir ist bewusst geworden, der ganze Islam, in dem ich mich befinde, habe ich bekommen und beigebracht bekommen über den Propheten Muhammad. Das heißt, ich muss ihn doch mehr lieben als mich selbst. Weil ich konnte mich erst befinden als Muslim, als rechtschaffender Mensch, weil Muhammad mir den Weg gezeigt hat. Also wie kann ich mich selbst mehr lieben als ihn? Das ist ungerecht. Ungerecht. Also die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten muss die höchste Liebe sein und deswegen sagte der Prophet mir auch, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Das heißt, man darf einem Geschöpf nicht gehorchen, wenn das gleichzeitig eine Ungehorsamkeit gegenüber dem Schöpfer ist. Das ist der Maßstab. Das ist der eindeutige Maßstab. Ja. Das heißt, egal wer auf der Welt dir befiehlt, etwas zu tun, was haram ist, du darfst ihm nicht gehorchen. Und wenn es dein Vater ist, und wenn es deine Mutter ist, und wenn es beide zusammen sind, darfst du nichts tun, was haram ist. Na. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Und deswegen, die Mushrikun stellen die Gottheiten auf dieselbe Stufe wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Bezug auf die Liebe gibt es natürlich zwei Arten von Liebe. Es gibt diejenige Liebe, man liebt Dinge, weil Allah und der Prophet sie lieben. Und es gibt Dinge, die liebt man, weil man als Mensch so erschaffen worden ist. Zum Beispiel, ich gebe ein einfaches Beispiel. Der Mann allgemein liebt Frauen. Die sind interessant für ihn. Das ist eine Sache. Aber jetzt macht der Mensch eine Einschränkung, der Muslim, und er übt seine Liebe nur mit der Frau aus, mit die Allah subhanahu wa ta'ala ihm erlaubt hat. Und er schränkt es ein, das heißt, die natürliche Liebe hat Allah einem erschaffen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schränkt es für ihn ein und sagt ihm, aber erlaubt sind dir nur deine Ehegattinnen, bis zu 4 Stück, und die Sklavinnen mehr nicht. Und deswegen schränkt der Mensch seine eigene Neigung, die er hat, natürlicherweise zum anderen Geschlecht, schränkt er ein, weil seine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala größer ist eben, als die natürliche Liebe, die er in sich hat. Na. Oder seine natürliche Neigung, die er in sich hat. Oder Shahwa, Ghariza, wie auch immer man das nennen mag. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und wenn doch die Unrecht tun, und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtig werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, Schirk begehen. In diesem Zusammenhang. Natürlich, ist dieser Vers allgemein und es gehört alle Arten von Ungerechtigkeit dazu, dass man es nicht tun darf. Allerdings, besonders ist hier gemeint, Schirk. Wenn diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, denn diejenigen, die Mushrikun, die werden der Strafe angesichtigt werden. Das heißt, wenn sie die Strafe am Tag der Auferstehung mit ihren eigenen Augen vor sich sehen werden und sie wissen, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, und sie wissen, wenn ihnen klar geworden ist, dass sie dahin hineingestürzt werden, erkennen würden, wenn sie nur erkennen würden, sagt Allah, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Was ist dann? Der Satz ist nicht zu Ende, ne? Der Satz ist überhaupt nicht zu Ende. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Was ist dann? Das ist eine Form der Formulierung, kennen wir in der Sprache. Und zwar, die Antwort, was hier passiert, ist nicht beschrieben und nicht geschrieben und nicht gesagt, weil sie unbeschreiblich gewaltig ist. Unbeschreiblich gewaltig ist das, was sie erwarten wird. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, dass das Feuer, dass sie ein Feuer erwartet, dieses Feuer haben wir nie gesehen, wir haben es nie gespürt, wir wissen wenig über dieses Feuer, aber wir wissen genug über dieses Feuer. Es ist unbeschreiblich gewaltig, weil wir kennen nur eine Art von Feuer, die wir in diesem Leben kennen, aber dieses Feuer im Jenseits ist noch viel heißer und gewaltiger. Das heißt in einer Überlieferung, auch wenn sie schwach ist, dass eben das Höllenfeuer insgesamt 3000 Jahre angehitzt worden ist, so dass es jetzt nicht mehr rot ist, sondern schwarz ist und dunkel ist und finster ist, anders als man sich Feuer vorstellen würde. Wir wissen ja, wenn man Feuer erhitzt, wird es irgendwann ja weiß, weißlich. Ja. Und so ist es auch überliefert, also aber auch wenn der Hadith schwach ist, auf jeden Fall ist es gut, um zu warnen. Und das ist nicht weit hergeholt, denn das Feuer, wenn wir schon im Diesseits wissen, dass eine Sache, die sehr, sehr heiß ist, zum Beispiel wissen wir, nicht alles, was heiß ist, muss brennen. Lava zum Beispiel aus dem Feuer, aus dem Boden, was rauskommt, wenn du ein Papier daran hältst, brennt es. Aber die Lava, die rauskommt aus dem Vulkan, die ist viel, viel heißer. 5000 Grad. Ist viel, viel heißer als das Feuer, wenn du dein Feuerzeug anmachst. Feuerzeug hat, glaube ich, ungefähr 600 Grad. Und Bunsenbrenner müsste so um die 800 haben. Und das Lavafeuer hat ein paar tausend Grad sogar. Ja, 5000 Grad. Subhanallah, das ist gewaltig. Ja. Deswegen, wie sieht das Feuer wirklich aus? Allahu A'la. Auf jeden Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Tarmi bi shararin kal qasr. In Surat al-Mursalat sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Hölle wirft mit Funken, die so groß ist wie Schlösser. So groß ist wie Schlösser. Subhanallah. Also ein Feuer, was man, wo wir einfach sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beschützen vor diesem Feuer. Und über diese Höllenfeuer sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Und die, wallahu a'lam, richtigste Ansicht ist, weil es dazu klare Hadithe gibt, über manche Sahaba, ist, dass gemeint ist, und jeder von euch, oder wenn ich genau übersetze, es gibt niemanden von euch, der nicht in sie hineinkommen wird. Es gibt niemanden von euch, der nicht durch sie hineingehen wird. Und deswegen heißt es im Tafsir, dass die alle Menschen, die Gläubigen und die Ungläubigen, werden durch die Hölle durchgehen müssen. Und dann werden diejenigen gerettet, und dann erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig gewesen sind. Und die Gottesfürchtigen, ihnen tut natürlich das Feuer nichts an, aber jeder Mensch wird die Hölle sehen, wird hinein durchgehen, und nur die Gottesfürchtigen werden errettet und die Ungläubigen werden daran bleiben müssen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt eben, wenn sie nur erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass alle Stärke wirklich Allah gehört und er gibt die Stärke, wem er will, aber er ist derjenige, der es bestimmt und dass Allah streng im Strafen ist, was ist dann? Dann wissen sie es wirklich. Dann haben sie Gewissheit erst und dann wissen sie, dass diese Götter, diese Shuraka, diese Götzendiener, die sie angebetet haben, dass sie ihnen gar nichts nützen können. Denn wenn sie ihnen was nützen können, würden sie sich stellen zwischen sie und die Hölle, können sie nicht. Sie sind der Hölle und brennen darin. Und die Götzendiener, wie es in einem Tafsir heißt, sie werden mitbrennen. Weil وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ, dessen Brennstoff Menschen sind und Steine, also unter anderem heißt es im Tafsir, dass die Steine sind die Götzen, die sie angebetet haben. Die werden mitbrennen in der Hölle. Also das heißt praktisch, sie bestrafen sich sogar gegenseitig, subhanallah. Die einen brennen, die anderen brennen auch und sie brennen sich gegenseitig. Und ein Feuer, das brennt durch Steine, kennen wir nicht. Weil unsere Feuer, wenn wir Steine raufwerfen würden, wird sofort ausgehen. Und Menschen brennen auch nicht gut mit unserem Feuer. Weil sie, auf jeden Fall, ja. Subhanallah. Na, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه